Müsst nicht so ernst gucken, wird nicht so schlimm. Okay? Danke, Vater. Ich glaube, das erste, wo der Heilige Geist hinzeigt, ist eine Person. Ich sehe diese Kinderwägen, aber diese ganz Alten, die so aus Geflecht, wie geflechtet wurden, diese Nostalgischen. Und ich glaube, du hast da gerade, das ist so eine Liebe auch zu diesen Dingen. Und es könnte durchaus sein, dass du auch so einen alten, nostalgischen Kinder- oder Puppenwagen, die gibt es auch manchmal in kleinen, diese Puppenwagen, die aus so Geflecht, Korbgeflecht gemacht sind. Das bedeutet wirklich etwas für dich. Wer ist es? Bitte, denk nicht lange, bin ich das nicht so? Bist das du? Hast du so nostalgische... Ja, also die, gut, wunderbar, das bist du. Und das war deine Tochter vorhin, die ich da mit denkst, sehr gut. Weil dein, aber die Familie, ne? Das, weil das hat mich gleich auf euch gezogen. Wie heißt du, Liebes? Gertraud. Schöner Name. Gell, Gertraud? Hat dir der liebe Gott gegeben. Also, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für Gertraud und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Weißt du, Gertraud, du bist eine Königstochter. Und eine Königstochter verdient eine spezielle Behandlung, auch in der unsichtbaren Welt. Und da wird viel Wertschätzung in den kommenden Wochen zu dir kommen. Gott wird dir kleine Zeichen geben. Leute werden dir Geschenke bringen, selbst von Leuten, wo du gedacht hast, wo kommt das jetzt her? Manchmal werden es ermutigende Worte sein, aber von Leuten, das wird nicht ein Zufall sein, sondern von Leuten, die vorher nichts gesagt haben. Und andere werden dir kleine Geschenke geben, wie kleine Notizen. Und es wird ein Zeichen des Himmels sein, wie sehr der Herr dich wertschätzt. Das wird nicht nur einfach so sein, sondern er möchte dir dadurch eine im Sichtbaren zeigen, gucken, dass er an der Wertschätzung etwas tut. Es ist wie ein Fahrzeug, das jahrelang im unteren Gang gefahren ist und zurückgehalten hat, wird Gott dieses Herz, dieses fürsorgliche Herz, was du hast, wird er immer freisetzen um sich um Leute. Es wird eine kleinere Gruppe sich um dich herum wie formen. Das wird dir auch gegeben werden, das wirst du dich nicht nehmen. Und dann denke nicht, Herr, was kann ich den Leuten schon geben? Was habe ich schon, was ich geben kann? Sondern dein Herz ist sehr wichtig. Du hast eine Sensibilität im spirituellen Bereich. Hab keine Angst, weil mal du oder Familienmitglieder früher mit irgendwelchen Dingen Kontakt hatten, sondern mit der Sensibilität, es lag in deiner Familie bereits. Gott hat es geheiligt, Gott hat es und will es nutzen für seine Seite jetzt, dass du Dinge, die du manchmal gespürt hast, darfst du als eine Unterscheidung und Leitung des Heiligen Geistes auch dort sehen. Der Herr ist dabei, auf der Seite deines Enkelkinds in der Familie, ist er dabei durchzubrechen, ist er dabei Blockaden, die wirklich Beziehungen zerstört haben und zurückgehalten haben, durchzubrechen und Freiheit zu bringen und auch wie ein in deinem näheren Familienumfeld, wie ein Mann oder auch der fast wie in einer Wüste umherirrt und keinen Halt findet und auch keinen Weg findet, wie er durch den Heiligen Geist gezogen wird, der ist dran. Gott sagt, geh nicht bei deinem natürlichen Auge, was du dort siehst, sondern der Heilige Geist ist bereits dran, weil er möchte dich ermutigen, weil dein Herz sagt, ich habe so lange gehofft und immer wieder wurde Hoffnung hingezogen, wird es denn letztendlich geschehen? Und der Heilige Geist sagt, es wird geschehen und es ist bereitet. Und er wird dich überraschen. Da wird eine wunderbare Überraschung familiär noch vor Weihnachten kommen. Es ist wie wenn es ein erfrühtes Weihnachtsgeschenk von deinem Papa im Himmel ist. So, ich segne dich im Namen Jesus, Vater, sie ist eine kostbare. Wir haben sie ganz lieb und weil sie so klasse ist, sagen alle, die sich jetzt danach fühlen und es wollen, zu ihr Schnuggiputzi. Schnuggiputzi. Amen. Gut. Wisst ihr, ich bin wie mein Vater. Ihr könnt mich nicht in eine Box stecken. Danke, Herr. Halleluja. Damit meine ich, wir sind, wie wir sind. Ne? Jemand, der hier ist, du hattest dir so... Dein Wunsch war immer irgendwie einen Oldtimer zu haben. Und es sieht fast aus, wie wenn du auch mal begonnen hast oder in die Richtung gegangen bist, dir Teile besorgt hast, aber hast es liegen gelassen. Die Sache liegt wie brach. Ich weiß noch nicht mal, ob du es schon wieder weg hast oder ob es noch in der Garage steht oder irgendwo. Aber die Sache liegt brach. Wer ist es? Wer ist es? Habt ihr es gehört gehabt, alle? Also jemand, der ein es war wie ein Wunsch von dir, etwas, dass du mal einen Oldtimer herrichten wolltest, dass du dir einen Oldtimer herrichten wolltest. Und ich glaube, du hast es sogar begonnen und dann ist es irgendwie zum Stopp gekommen. Ich weiß nicht, ob es die Finanzen waren oder dass du die Zeit nicht mehr hattest. Und ja, kann auch sein, dass du den schon weggegeben hast wieder oder ob er noch da steht in der Garage. Aber das war etwas, wo brach liegt, ein Wunsch von dir, mal so einen Oldtimer für dich herzustellen. Ist es bei dir? Und ist das Ding noch da? Ja? Guck mal, so jung und sehnt sich nach Oldtimer. Hä? Aber gut, und du hast, das liegt brach, da ist alles weggegeben. ist zerlegt, aber du hast die Sache noch? Ja, pass auf. Erstmal darf ich für deine Hand beten, von hier. Ha? Darf ich für deine Hand beten von hier? Weil das ist jetzt keine Offenbarung, aber es sieht aus, wie wenn deine Hand verletzt ist. Ne? Okay. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Stärke diese Hand. In Jesu Namen rufe ich die Knochen, die Sehnen, alles zurück in die Ordnung Gottes. Danke, lieber Papa. Und zwar, Gott spricht zu mir über dieses Bild. Im Moment gehst du durch eine Phase deines Lebens. Du wirst das empfinden. Ich sage jetzt bildlich gesprochen, weil Oldtimer können ja nicht empfinden. Manchmal, wenn Gott einen Reinigungsprozess tut, wie bei einem Oldtimer, muss man die Teile von wegnehmen, muss sie säubern, bevor man sie wieder zusammensetzt. Und du läufst durch eine Phase deines Lebens, ich glaube, dass sie auch schon begonnen hat, wo du empfindest, wo es tief gehen wird, wo es so aussehen wird, wie wenn Gott Teile deines Lebens nimmt, wie wenn er dich auseinandernimmt im positiven Sinne, um eine innere Reinigung und Freisetzung auch zu bringen. Es ist nicht, weil du versagt hast, es ist nicht, weil du einen Fehler gemacht hast. Du wirst auch durch Rollercoasters gehen, emotionalen Achterbahnen. Du wirst dich fragen, ist Gott da? Kann ich ihn spüren? Es wird Zeit, wenn die Decke zu ist, wenn du betest. Und weißt du, was der Vater dich lehren will? Gnade, Gnade, Gnade, Gnade. Du wirst in Zeiten sein, wo du denkst, ich kann noch nicht mal mehr beten. Und du denkst, Gott ist sauer auf dich. Aber sag, ich bin nicht sauer auf dich, sondern du lernst gerade aus meiner Gnade zu schöpfen. Und das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich segne dich, Schnucki Putzi Gottes. Amen. Amen. Danke, lieber Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ein rotes Kleid, das in deinem Kleiderschrank hängt, das du mal zu einer bestimmten Veranstaltung geschenkt bekommen hast, das repräsentiert auch eine gewisse Beziehung zu einer Person. Aber das hängt schon für eine Zeit lang da. Und ich weiß es nicht, ob du es, weil du einfach spirituell zugenommen hast, da hängt, oder ob das einfach für diese eine Sache nur war, diese Veranstaltung, und seitdem hängt es dort. Wer ist es? Aber es hat auch mit einer gewissen bestimmten Festigkeit und mit einer bestimmten Person zu tun, dieses Kleid. Wer ist es? Ein rotes Kleid? Bitte antworte schnell, damit wir die Zeit auskaufen. Im Schrank? Wo? Ein rotes Ballkleid, und es hängt schon lange in deinem... nicht geschenkt bekommen. Okay, bevor ich weiß, manchmal kann man ein bisschen nebendran sein. Manchmal bin ich froh, wenn 90% stimmen. Halleluja, 90% richtig ist schon sehr gut. Aber jetzt frage ich noch mal, warte ich noch, ob jemand anders da ist, der sagt, bei mir stimmt das Ganze, auch dass ich es geschenkt bekommen habe. Danke, Herr. Danke, Herr, danke. Heb mal deine Hand gut hoch, dass wir gut sehen können, wenn du das sein solltest. Ich warte noch kurz, wo du sagst, bei mir stimmt das Ganze. Danke, Herr. Danke. Hast du das gleich... Ist da jemand? Wo? Oh? Stimmt es bei dir? Hast du das? War das mit dem Geschenk zu tun gehabt? Deine Eltern haben dir das geschenkt. Ja, geschenkt ist geschenkt, ob es die Eltern sind oder der Opa, wie auch immer. Und es ist ein rotes Kleid und das hängt im Schrank. Und war das auch in einer Festigkeit mit verbunden? Was für eine Festigkeit? Okay, warum ich frage, ist, manchmal gibt mir Gott diese Eindrücke, um mir dann auch durch die Bilder, die ich sehe, noch schon was zu geben. Und ihr zwei gehört zusammen, die da sitzen, nebeneinander? Gut, Vater und Tochter, super. Rest der Familie auch da? Wow, super, super, super, super. Weil auf eurer ganzen Familie liegt ein Dienst. Auf eurer ganzen Familie ruft eine Berufung, Licht zu sein. Ihr seid nicht so sehr berufen, euch mit kirchenpolitischen Dingen zu beschäftigen. Ihr seid nicht so berufen, in die Box hineinzupassen, wie Menschen erwarten, dass ihr sein solltet als Christen. Der hat gesehen, welche schweren Jahre der Trockenheit ihr durchgangen seid, und vor allem du, mein lieber Bruder. Und er hat gesehen, wie du dich innerlich fühlst. Und er sagt, Sohn, ich habe meine Augen nie von dir gelassen. Und auch wenn verschiedene Dinge versucht haben, dein Leben gefangen zu nehmen, fürchte dich nicht von den Krankheiten, von denen du gehört hast, die auch um deine Familie herum, bei deinen Vorfahren oder in deiner Familie waren, denn in Jesu Namen ist nur eine Lüge und es sind Schatten, die ich heute zerbreche, in dem Namen Jesus. Und dein Ganzes, ich sehe, wie der Herr etwas in deinem Körper tut, ich sehe, wie der Herr auch etwas mit deinem Herz tut, ich sehe, wie der Herr auch etwas mit deinem ganzen Kreislauf oder Blut tut, in Jesu Namen, all diese Dinge, du wirst zu deiner Linken sehen, wie sie fallen, du wirst zu deiner Rechten sehen, wie sie fallen, aber dich wird es nicht erreichen, sagt der Herr. Und dieses Joch der Furcht, das der Feind da auf dich legen wollte, und deine Art Atmung wird frei sein, deine Atmung wird stark sein in Jesu Namen. Und wo manchmal Dinge versucht haben, des Nachts dich auch zu attackieren und versucht haben, dir den Schlaf zu rauben, der Herr sagt, sobald du liegst, wirst du in Ruhe schlafen, denn der Herr ist bei dir. Ich setze euch frei, als ganze Familie in das Volle hineinzukommen, was der Vater für euch hat. Und der Herr sagt, ich habe bereits begonnen, die Türen zu schließen, die der Feind geöffnet hat in eure Familien hinein. Und Sohn, du hast dich gefühlt wie einer, der selbst von seinem Vater verlassen wurde, aber ich sage dir, ich bin Vater und ich war dir immer Vater und ich werde dir immer Vater sein. Und du wirst die Lasten nicht alleine tragen müssen, sondern da kommt eine übernatürliche Fähigkeit und Gelassenheit in die Bereiche hinein. Der Herr wird dir beruflich eine neue Tür öffnen, aber es wird nicht in eine Sache sein, die dich auffrisst und kaputt macht wie in der Vergangenheit, sondern es wird eine Sache sein, die mehr fokussiert ist und mehr freisetzt, als du je zuvor hattest. Und es wird in Verbindung sein und durch Connection mit irgendeinem, wenn ich es richtig verstehe, entfernten Familienmitglied oder Verwandten wird sich da eine Tür öffnen und die ist noch nicht da, das wird herauskommen und wird plötzlich da sein. Aber der Herr sagt, das will ich nicht überfordern, denn ich werde dir auch Zeiten der Ruhe geben, denn du verdienst diese Ruhe, sagt der Vater im Himmel. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwo sehe ich noch auch einen Sohn, wie fast ein verlorener Sohn oder ein weggegangener Sohn. Und der Vater sagt, ich bin der, der auf verlorene Söhne wartet und ich habe bereits gerufen, dass er zurückkommt und hat meine Stimme gehört, denn er hat erkannt, dass er bei den Schweinen ist und er wird zurückkommen in des Vaters Haus und es wird Wiederherstellung und Friede in eurer Familie sein. Denn es war, wie wenn eine Mauer nach der anderen niedergerissen wurde in eurer Familie und kaum war hier ein Loch, war da drüben ein Loch und der Vater sagt, ich bin ein Gott, der auch versorgt und ich werde euch zeigen, dass ich bei euch bin. Fürchtet euch nicht, auch für die Kinder, für die Töchter. Der Herr sagt, macht nicht das, was ihr plant, was ihr euch wünscht, auch beruflich, auch in der Zukunft fest an den Möglichkeiten, die ihr habt, an den Möglichkeiten, denn ich kann Türen öffnen für irgendjemand. Ich kann Türen öffnen in Schulen, in Hochschulen. Er kann Türen öffnen in Bereiche hinein, wo andere gesagt haben, das wird nicht gehen. Lasst euch nicht von den Worten, die andere um euch herum geben, beeinflussen. Denn Gott hat Gaben in euch gelegt, die andere erkennen werden und die Gunst des Herrn wird auf euch sein. Ich rufe hervor diese neue Zeitepoche für euch als Familie. Ich rufe hervor diese Dinge, die im Geist geboren wurden, im Namen Jesus. Und euer Papa im Himmel hat euch lieb und umarmt euch ganz neu in seiner Güte. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir geben dir alle Ehre dafür. Danke, danke, danke, dass du redest. Danke, danke, danke, dass du redest. Denk dran, das macht er nur, damit ihr sagt, wenn du es durch den tun kannst, kannst du es auch durch mich machen. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke. Ach, danke. Ich sehe Öl und eine Fritteuse. Ja, das ist, weil ich so geatmet habe. Weil manchmal sage ich, ja, wisst ihr, manchmal gibt mir der Herr komische Dinge, weil manche Leute dann wieder denken, wow, was für ein Mann Gottes. Und dann kriege ich so ein komisches Ding und denke so, Aber mit der Fritteuse ist irgendetwas, mit einer Fritteuse. Es kann sein, es sieht aus wie eine Fritteuse, die fast aus so einem Gaststättenbereich herauskommt. Und ich glaube, da war vor kurzem oder irgendwas ein Problem mit der Fritteuse. Wem sagt das etwas? Also die Fritteuse ist halt fast wie in so einem Gaststättenbereich, die man manchmal an so einer Bude hat, an so einem Stand hat. Und da gibt es, ich glaube, wenn ich es richtig deute, dass es da irgendein Problem gab mit der Fritteuse vor kurzem. Wem sagt das was? Nicht mit einer Friseuse, mit der Fritteuse. So. Wem sagt das was? Danke, danke, danke, Herr. Gut. Wir haben jetzt nicht die Zeit zu warten. Wichtig ist, wenn es wirklich dies betrifft, sage es jetzt, weil danach... Ich kann diesen, Gott ist weitergegangen danach. So, wenn es dich betrifft, auch wenn 90% der Sache stimmen, bitte hebt, ja? Ja. Und es hat euch beide sehr beschäftigt, dass es eben so ist. Und es war jetzt bei euch daheim, oder was? Ja, das ist so, wo es richtig da in die Öl, wo es richtig ins Öl reintust. Und euch beide hat es beschäftigt, dass ihr die nicht putzen konntet. Oder dass sie schmutzig war. Okay, gut. Ich merke das auch. Seid ihr Familie? Schwestern, seht auch gut zusammen aus. Der Herr macht gute Dinge. Danke, Herr. Und ihr gehört dazu, zu den Schwestern? Super. Seid ihr auch Schwestern? Es sieht auch gut aus. Super. Zwei Schwestern. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir segnen diese wunderbaren Kinder, die du gesetzt hast. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Ah, okay. Liebe, ich bin gleich fertig, ihr Lieben. Gib mir noch einen kleinen Moment. Liebe, wie heißt du? Laura und? Nadja. Okay, Tatja. Laura, der Herr hat dich an den Ort geführt, wo du gerade bist. Es war der Plan Gottes, es war nicht von Menschen gedacht, es war nicht von Menschen geplant, sondern Gott hat dich dorthin geführt. Auch wenn es im Moment aussehen, wie wenn die Türen geschlossen sind, auch wenn es im Moment aussehen, wie wenn Dinge schwer sind, wie wenn Dinge sich nicht bewegen, so wird der Herr doch eingreifen und wird dir auch in behördlichen Dingen helfen, wo du gewisse Sachen brauchst. Es ist fast wie eine Genehmigung oder gewisse Dinge, auf die gewartet werden. Etwas, was dort festgefahren ist, wird kommen, wird losgelöst werden und du wirst schon sehr bald eine Antwort oder einen Brief erhalten, auf den du gewartet hast und es wird Freude in deinem Herzen freisetzen und es wird dir den Weg ebnen, wie eine Stufe, die man hochgeht für die nächsten Stufen allgemein. Ich segne dich und deine Familie im Namen Jesus. Und liebe Schwester, du bist eine Netzwerkerin, du bist eine Verbinderin, du bist der Klebstoff, der Dinge in der Familie zusammenhält und das ist auch geistlich und darin werdet ihr gemeinsam, es hat Kraft, wenn ihr gemeinsam betet für Sachen in der Familie, werdet ihr Sachen freisetzen. Ihr werdet manchmal schneller laufen müssen im Geistlichen, wie manche um euch herum, wie auch männliche Personen um euch herum, aber der Herr hat seine Winde unter euch gegeben, das spricht vom Heiligen Geist, spricht von Befähigung und während ihr vorangeht, werden die anderen nachgezogen werden. Was ich gesagt habe, Herr, kümmer du dich um mein Haus, ich kümmere mich um deins, das ist etwas, was euch der Herr auch mitgibt und er kümmert sich um euer Haus in Jesu Namen. Mit eins der Kinder wird es eine schulische Herausforderung geben, kann auch sein, dass es schon da ist, aber der Herr sagt, lasst nicht den Stempel und die Worte der Lehrer auf eurem Kind sitzen, sondern spricht Worte des Lebens aus, denn ich habe Weisheit in dieses Kind gelegt und es geht gerade durch eine Zeit, weil es sehr, sehr sensibel ist von Herausforderungen, Dinge, die es nicht versteht, aber die Liebe des Vaters wird dieses Kind berühren und die Herausforderungen werden zum Ende kommen. Ich segne euch in Jesu Namen mit seiner Güte und mit seiner Liebe, ihr Schnucki-Putzi Gottes. Amen. Gut.